Zwölftes Kapitel. Herr Grawunder wundert sich. Die Titelseite der Münchner Illustrierten. Ein neues Schild an einer alten Tür. Auf gute Nachbarschaft, Herr Kapellmeister. Und lauter Zwillinge. Herr Benno Grawunder, ein alter, erfahrener Beamter im Standesamt des ersten Wiener Bezirks, nimmt eine Trauung vor, die ihn bei aller Routine ab und zu ein bisschen aus der Fassung bringt. Die Braut ist die geschiedene Frau des Bräutigams. Die beiden einander entsetzlich ähnlichen 10-jährigen Mädchen sind die Kinder des Brautpaares. Der eine Trauzeuge, ein Kunstmaler namens Anton Gabele, hat keinen Schlips um. Dafür hat der andere Zeuge, ein Hofrat, Professor Dr. Strobel, einen Hund. Und der Hund hat im Vorzimmer, wo er eigentlich bleiben sollte, einen solchen Lärm gemacht, dass man ihn hereinholen und an der standesamtlichen Trauung teilnehmen lassen musste. Ein Hund als Trauzeuge. Nee, sowas? Das neugebackene, genauer gesagt, das wieder aufgebackene Ehepaar klettert in der Roten Turmstraße mit den Zwillingen die Stiegen hinauf. In der offenen Tür wartet Resi im Sonntagsstaat und überreicht der jungen Frau einen großmächtigen Blumenstrauß. Och, ich danke Ihnen schön, Resi, und ich freue mich, dass Sie bei uns bleiben wollen. Ich hätte ja eigentlich nach Hause zurück sollen zum Herrn Vater, aber ich habe doch das Fräulein Lottchen so arg gern. Zu uns drei anderen sind Sie aber nicht eben höflich, Resi. Ja, mei, ich meine halt... Ja, wollen wir denn ewig hier auf dem Treppenflur stehen bleiben? Aber bitte. Moment, ich muss erst einmal in die andere Wohnung. Alle erstarren. Schon am Hochzeitstag will der Vater wieder ins Atelier am Ring... Herr Palfig zückt einen Schlüssel und schließt in aller Seelenruhe auf. Lottchen rennt zu ihm. An der Tür ist ein neues Schild angebracht und auf dem neuen Schild steht deutlich zu lesen, Palfi. Oh, Vati. Hast du wirklich mit Herrn Gabele getauscht, Vati? Jawohl, meine Damen. Oh, prima, du bist der beste Vati der Welt. Ruhe. Ihr schert euch erst mit der Resi in die Küche und helft ihr. Ich zeige der Mutter inzwischen meine Wohnung. In einer halben Stunde wird gegessen. Wenn es soweit ist, klingelt ihr. Verstanden? Jawohl, Herr Kapellmeister. Auf gute Nachbarschaft, Herr Kapellmeister. Was für eine Überraschung, Ludwig. Eine angenehme Überraschung, nicht wahr? Ja. Es war schon lange Lottchens Wunsch, bevor es auch der meine wurde. So? Ja. Gabele hat den Feldzugsplan bis ins Kleinste ausgearbeitet und die Schlacht der Möbelwagen eingeleitet. Na, sowas. Luise steht mit einer Küchenschürze geschmückt auf einem Stuhl und heftet mit Reißzwecken die Titelseite der Münchner Illustrierten an die Wand. Dieser Herr Eibeldauer, und so hineinzulegen. Wir dachten doch, wir hätten alle Fotos zerrissen. Wir haben halt nicht an die Negative gedacht. Da kann er noch hunderte von Bildern abziehen. Weißt du was, Lotte? Wir werden dem Herrn Eibeldauer einen Brief schreiben und uns bei ihm bedanken. Ach, schön ist das. Welche von euch beiden ist denn nur eigentlich welche? Also, ich saß, als uns der Herr Eibeldauer knipste, glaube ich, links. Nein, Luise, ich saß links, oder? Ja, wenn ihr selber nicht wisst, wer welche ist. Nein, wir wissen es wirklich selber nicht. In der Nebenwohnung fragt Frau Palfi fast erschrocken. Wirst du denn bei solchem Lärm arbeiten können, Ludwig? Nur bei solchem Lärm. Und indes nebenan das Gelächter einschläft, spielt der Kapellmeister seiner Frau aus der Kinderoper das Duett im S-Dur vor, das bis in die Küche der Nachbarwohnung dringt. Die drei hantieren sehr leise, so leise wie möglich, um sich auch ja keinen Ton entgehen zu lassen. Wie ist das eigentlich, Resi? Wenn nun Vati und Mutti wieder mit uns zusammen sind, können Luise und ich doch noch Geschwister bekommen, oder? Ja, freilich, Lottchen. Wollt ihr denn welche haben? Natürlich. Buben oder Mädels? Buben und Mädels. Und lauter Zwillinge.